So, dann heute weiter praktische Anweisungen. Ich hoffe, dass Sie allmählich die praktischen Anweisungen und den theoretischen Teil, das wir abends besprechen, zusammenfassen und mehr und mehr Klarheit bekommen, in was für eine Welt wir leben. Und wir haben schon Stützen und Druck und Stützen, wir haben schon gemacht. Das ist, wo immer Druck und Stützen gibt, dann wissen Sie, das ist der liebe Wind ist da. Muss man sehr, sehr klar darüber sein. Sehr wichtig. Also Wind haben, wir haben sie alle schon mit Druck und Stützen angefangen. Es sollte schon nicht zu schnell, nicht zu. Es gibt einige Teilnehmer, die schon auf ganz andere Seite von der Übung sind. Es gibt einige, die sehr, sehr langsam vorangehen. Muss man immer mittlere Wege gehen. Nicht zu langsam, nicht zu schnell, aber mindestens, wenn sehr, sehr langsam, mindestens eine Eigenschaft pro Tag muss schon da sein. Sie müssen immer daran denken, dass indem Sie wiederholen, wird es immer klarer. Und fassen Sie zusammen, indem Sie zusammenfassen, dann die vorigen werden auch immer klarer. Dann, wenn nicht sehr klar, wenn Sie nicht mit Konzentration schon gute Erfahrung haben, dann ein oder zwei Elemente. Aber indem Sie weitermachen, dann wird es klarer. Keine Angst. Wenn einigermaßen Eindruck klar ist, dann weiter. Wenn Sie sich konzentrieren, wo Sie sich immer im Körper konzentrieren, diese Eigenschaft klar erscheint, können Sie weitermachen. Aber nachdem Sie dann richtig im ganzen Körper mehrmals schon diese Eigenschaft identifiziert haben und richtig gesehen haben. Also Wind, hoffentlich haben alle schon erfahren, was der Wind ist. In Abhidhamma-Sprache, die Eigenschaft von Wind ist was? Vitambana. Vitambana heißt Stützen. Das ist die eigentliche Eigenschaft von Wind. Alles steht, wir, unsere Körperhaltung bricht. Wir fallen nicht runter, weil wir sind von dem Wind gestützt. Das ist die Haupteigenschaft. Alles steht, was steht, indem es von dem Wind gestützt ist. Wenn diese Funktion, wie wenn diese Eigenschaft nicht da ist, dass dann nichts bleibt ständig. Und was ist dann die Rasa? Rasa haben wir aus Funktion übersetzt, aber ich habe schon betont, dass Rasa hat sehr weites Gebiet von Bedeutung. Rasa bedeutet eigentlich nicht nur Funktion, aber auch, wie wir das unmittelbar wahrnehmen. Das Rasa ist Gefühl, eigentlich. Empfang von der Sache. Und Empfang von der Sache ist, Funktion von der Sache ist Bewegung. Wo immer es Bewegung gibt, das ist Windelement. So wird Windelement unmittelbar erfahren. Und dann Pachupatthana, wie manifestiert sich das alles? Abhiniharana. Was heißt Abhiniharana? Wenn Wind manifestiert wird, etwas wird transportiert. Abhiniharana heißt Transportation. Und wenn etwas transportiert wird, gibt es das, was Transportierende ist. Das Transportierende, das ist dann Windelement. So manifestiert sich Windelement, indem sie gehen, sie machen durch, sie schaffen Wind. Der Geist schafft Kalapas, wo Wind überwiegende Funktion hat, und diese Kalapas dann tragen die anderen Kalapas. So kommt Gehirn zustande, wenn Sie wissenschaftliche Abhidhamma-Definition von Gehirn haben möchten. So ist es. Es gibt sogenannte transportierende Kalapas und die Kalapas, die transportieren. Und indem sie gehen, muss der Geist gibt Impact zu gehen. Indem er Impact zu gehen gibt, er erzeugt transportierende Kalapas, und die anderen Teile vom Körper, diese Karma geschaffene Kalapas, werden dann transportiert. Wenn Sie weiter Fortschritte machen in der Meditation und richtig die Kalapas analysiert haben, Sie können das auch sehen, das ist keine Theorie, das ist wirklich so. Also, indem Sie weiter über die anderen Eigenschaften gehen, werden Sie klarer und klarer diese Sachen sehen können. Jetzt einfach im Gedächtnis behalten, dann später kommt es immer klarer. Wir haben gesagt, in Abhidhamma werden die Elemente immer von vier Aspekten behandelt. Vierter Aspekt ist Hauptursache von dieser Transportation, Transportierung, von Bewegung, von Stützen, sind die anderen Elemente, die gestützt werden. Wenn sie nicht da sind, dann kommt Wind nicht zustande. Also Hauptgrund von Wind ist, dass die anderen Elemente, die transportiert werden müssen, die da vorhanden sind. Sonst Wind hat keine Funktion, kein Empfang, keine Eigenschaft. Diese Eigenschaft ist nur da, indem es mit Eigenschaften von den anderen Elementen in ganzen Komplex kommt. Ist das klar? Ja. Und hoffentlich die meisten von uns, hoffe ich schon fast alle, sie haben die Eigenschaft, die schwere Seite von Erde haben sie schon untersucht. Was ist die schwere Seite von Erde? Härte, Rauheit und Schwere. Drei. Haben Sie alle schon untersucht? Ja? Ich hätte da noch eine Frage. Ich habe mit der Rauheit immer noch Schwierigkeiten. Und dann ist mir gekommen, dass das vielleicht an dem Wort liegt. Vielleicht ist Grobheit das Bessere, weil das entspricht eigentlich der Feinheit. Grobheit, Feinheit. Und Rauheit wäre die weiche Entsprechung der Glattheit. Wichtig ist, wie Sie das nennen, ist nicht so wichtig. Ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass Sie verstehen, dass am besten, wie ich gesagt habe, diese Rauheit kommt sehr klar zum Ausdruck, wenn Sie es zusammen mit Druck und Härte fassen. Dann kommt es sehr klar zum Ausdruck. Das ist immer am, sozusagen am Rande von, Rande von Wahrnehmung, von Härte und Druck. Weil diese Sachen kommen zusammen. Sie trennen sich, diese Sachen, durch Konzentration. Das muss sehr klar sein. Und Rauheit ist, wie Sie haben gesagt, Grobheit. Grobheit ist Tada, auf Bali, Tada. Ja, kann man das so nennen, das ist nicht schlimm, aber wichtig ist, dass Sie das unmittelbar mittelbar erfahren. Das war mir einfacher zu spüren. Wichtig ist, jetzt machen Sie dann die leichte Aspekte von Erde, dann kommt es klar zum Ausdruck. Mhm. Und was sind die leichten Aspekte von Erde? Weichheit. Wie nimmt man das Zeichen von Weichheit? Was ist weich? Also die Lippen. Lippen, hm? Oder Zunge. Da in Lippen führen. Hm? Gibt es Eindruck von weich? Dann Weichheit ist Gegenteil von was? Von Härte. Hm? Dann untersuchen Sie gut, erst mit dem Körperbewusstsein, wenn Eindruck klar ist, dann erst die Stelle, wo es klar ist, dann in der Nähe, dann weiter entfernt, wenn es klar ist, auch da, dann wieder über den ganzen Körper. Hm? Und dann wieder Druck, Härte, Rauheit, Schwere, dann Stützen und dann Weichheit. Und dann die Eigenschaften, die klar sind, schnell. Die Eigenschaften, die nicht so klar sind, dann langsam, langsam. Ist das klar? Dann lassen Sie nicht von, wenn Sie gut machen und mit Determinierung machen, was später lassen wir uns nicht von der Jacke, von dem Teufel, von Weichheit täuschen. Besonders die Männer lassen sich von dem Teufel. Die Frauen lassen sich von Weichheit, dem Teufel von Härte täuschen, die Männer von Teufel von Weichheit. Also Weichheit soll sehr, sehr klar sein, dann wieder über den ganzen Körper, wenn sie zufrieden sind, dann kommt nach Weichheit, was ist dann Gegenteil von Rauheit oder Grobheit? Nein. Feinheit. Kann man da auch glatt sagen? Glatt. Und wie sieht man Glätte? Gehen Sie mit der Zunge über die Lippen, machen Sie die Lippen nass. Schön glatt. Ja. Glatt, weich, lassen Sie sich nicht täuschen. Wenn Sie glatt verstehen, dann werden Sie auch dann grobe leichter verstehen können. Geht auch der Augenaufschlag, die Pupille? dann erscheint es gerade. Ja, ja, es geht. Man muss, das ist sozusagen Intelligenzübung. Man muss immer sich bemühen, dass man, aber Intelligenz ist natürlich sehr wichtig, aber Intelligenz muss gewisse Fahrt, wenn Intelligenz zu viel springt und nach eigenen Regeln macht, dann diese Intelligenz wird zu Last. Muss man mit dieser Intelligenz so verwenden, dass man den richtigen Bahn geht. Dann Intelligenz ist wunderschön. Aber wenn man mit Intelligenz nicht richtigen Bahn geht, dann kann Intelligenz zu noch mehr Verwirrung führen. Das wissen wir vielleicht schon alle. Ja? Das hat jetzt alles nichts mit Vorstellung zu tun, sondern immer mit direkter Erfahrung. Oder ja, Sie trennen zu viel. Das ist alles intellektuell. Vorstellung ist Vorstellung spielt auch eine wichtige Rolle. Aber weil Sie intellektuell schon sehr trennen von Vorstellung von das ist nicht so intellektuell. Das ist alles einfach praktische Übung. Indem Sie so streng trennen Vorstellung von alles ist Vorstellung. In der Tatsache, wenn Sie Buddhismus verstehen, alles ist Vorstellung. In der Mahayana-Lehre sogar diese Elemente sind nur Vorstellung. Aber es gibt nützliche Vorstellungen und es gibt nur unnützliche Vorstellungen. Diese Vorstellung ist sehr, sehr nützlich, weil es uns zur Freiheit des Herzens und des Gemüts führt und zu loslassen. Vorstellung hat sehr weite Bedeutung, indem Sie das sehr eng definieren, dann bekommen Sie Probleme damit. Also zum Beispiel visualisieren. Ja, visualisieren, ja. Visualisation ist auch dabei. Das spielt auch eine wichtige Rolle. Aber Sie visualisieren, Sie vorstellen, aber erst müssen Sie, dieser klare körperliche Eindruck muss da sein. Es ist nicht Fantasie. Es ist basiert auf ganz klaren Eindruck, der da sein muss. Wenn er nicht da ist, dann diese Vorstellung hat überhaupt keine Bedeutung und kann nicht helfen. Haben Sie verstanden? Ja? Ich muss da auch nochmal das ergänzen, nachfragen. Also wenn ich jetzt durch den Körper gehe und habe die Körpersensibilität, fühle ich mit den Eigenschaften und dann hatte ich die Vorstellung, dass ich auch die, weil der Sariputta ja die Organe erwähnt hat, dass ich auch die Organe mir visualisieren und vorstellen muss. Und dann... Die Organe sind auch nur Härte. Nur sie brauchen nicht an die Organe besonders denken. Das ist auch nur Härte, nur Weichheit. Das ist, was sie beschäftigt, nicht die Organe. Die Organe sind auch nur konventionelle Wort, so wie Körper. Mhm. Körper ist nur Konvention. In der Tat, Erfahrung von Körper ist nur Härte, Weichheit und dass sie sind dabei, das zu erfahren. Mhm. Und genauso Leber oder dies ist nur konventionelle Nennung. Die wahre Leber ist nur Härte, Weichheit und so weiter. Und ich gehe sie aber in der Fantasie gehe ich durch. Oder brauche ich das gar nicht? Keine Fantasie. Sie sollen ihre Übung ist, fängt an mit körperlichem Bewusstsein, dieser sehr, sehr stark sein. Dann nimmt Geistbewusstsein Platz. Wenn nicht körperliche Eindruck klar ist, dann Geistbewusstsein kann es nicht klar bearbeiten. Aber Geistbewusstsein nur hat Weisheit, Geistbewusstsein nur hat Konzentration, Körperbewusstsein hat nicht. Sie müssen dann klar mit Körperbewusstsein bearbeiten, damit Geistbewusstsein verlässliche und Grundlage hat, dann er kann damit weiterarbeiten mit Konzentration und Weisheit und sehen, dass diese Eigenschaft überall im Körper gibt. Ja? Vielleicht ergänzend zum Verständnis, es ist nicht wichtig, die Organe mit Namen zu benennen, es ist wichtig, einfach die Eigenschaft zu spüren. Das ist, was Sie genau machen. Genau. Nichts, Sie sind nicht beschäftigt mit den Organen, Sie sind nur beschäftigt mit den Eigenschaften. Wenn Sie beschäftigt sind mit den Organen, dann gehen Sie in eine ganz andere Richtung. So wie Sie wollen in die Alpen gehen und Sie gehen Richtung Stuttgart. Wir haben auch Berge. Ja, weil Sie in unserem Text aufgezählt wurden, deshalb. Aber es ist so. Sie sind alle gezählt, weil das Gefühl von Härte klar da ist. Das ist alles. Aber diese. Man kann auch anderes zahlen, ist gar nicht wichtig. Das ist nur, um Sie zu lenken zu dieser Idee von Härte. Das ist alles. Mir fiel es schwer, diese Eigenschaften einzustufen, ohne dabei gleichzeitig an die Relativität Ihres Ausdrucks zu denken. Also wenn ich näher hinschaue, wie im Mikroskop, dann wird etwas größer. Wenn ich aus einer größeren Entfernung die Sache betrachte, ist es wieder das Gegenteil. Also diese Begriffe haben ja auch eine relative Bedeutung, ne? Wie genau ich hingucke. Ich sage zum Beispiel, das ist eine glatte Haut und die Frau beklagt sich, das ist aber ich, meine Haut ist heute sehr rau. Und also, was haben Sie für Probleme? Wenn Sie Konzentration haben, ich habe klar erklärt, wenn Sie Konzentration haben, dann sehen Sie nur eine Eigenschaft, nicht die anderen. Die anderen dann gehen zu Hintergrund. Das ist Funktion von Konzentration. Der Geist konzentriert ist, er kann nicht zwei klare Objekte gleichzeitig sehen. Das müssen Sie verstehen. Jetzt üben Sie das. Das ist Konzentrationsübung. Wenn Sie zwei oder drei Objekte sehen, dann sind Sie nicht konzentriert auf einen Objekt. Auch vielleicht ergänzen, das ist eine individuelle Praxis. Was die Frau oder der andere sagt, ist ja egal, du musst ja feststellen. Was für dich Natürlich, diese Meditation hat nichts zu tun mit objektiver Wissenschaft. Es hat zu tun, der Buddha sagt, dass die Welt ist, die Entstehung der Welt, Ende der Welt, Entstehung von Leiden, Ende von Leiden, alles ist nur in diesem Körper. Draußen können Sie nicht finden. Wenn Sie das nicht verstanden haben, dann gehen Sie Richtung Stuttgart, kommen Sie nie in die Alpen. Dann können Sie Annette besuchen. Ja. Oder wenn Sie zurück nach Frankfurt gehen möchten, dann okay, das ist nicht schlecht, aber nicht in die Alpen. Kommen Sie nie hin. Ist das klar? Also mein eigener spontaner Eindruck zählt. Sie können die Wahrheit nur in sich selbst finden, draußen gibt es nicht. Wenn Sie draußen suchen, dann werden Sie lange, lange suchen müssen und dann kommen sie zurück nach Frankfurt. Aber sie sind schon in Richtung Alpen gekommen. Ist das klar? Ja, könntest du noch mal was zu dieser Funktion oder dieser Eigenschaft von Stützen sagen? Weil irgendwie tue ich mir schwer, das zum Windelement zu packen, weil in der Erfahrung stabilisiert das ja den Körper und irgendwie bringe ich das mit Erde in Kontakt. Ich sehe dort nicht das. Erde kann sich selbst nicht bewegen. Erde bewegt sich nur durch Wind. Deswegen sollst du Wind zusammen, wenn es schwer zu identifizieren ist, zusammen mit Härte stützen. Was wird gestützt? Härte wird gestützt. Grobheit wird gestützt. Dann wird es klar. Und das war vielleicht als Hilfe, also diese Stützen erlebe ich zum Beispiel ganz deutlich, wenn ich einatme, dann richtet sich durch den Einatmen, stützt es die ganzen festen Teile in mir und richtet mich auf. Also ist das eine Hilfe soweit? Ja, also das hat nach der buddhistischen Philosophie, alles, kann man sagen, alles hat Leben. Es gibt Leben, Qi oder Prana gibt es auch in den lebenden Sachen, auch in der Erde und so. Die Experten in China, sie können genau sehen, die Materie ist auch Energie. Materie innen ist Energie, draußen ist Energie, überall gibt es Bewegung. Diese Bewegung ist Energie. Nichts ist wirklich tot. Alles ist lebendig. Aber in dem Körper sieht man das am klärsten. Es gibt zwei Sorten von, im Buddhismus zwei Sorten von Jivita Indriya, von Lebensfakultät, was Qi entspricht, Prana entspricht. Die mentale Lebensenergie und materielle Lebensenergie. Die zwei sind da. Der Meditierende kann das sehen. Alles lebt. Das ist etwas. Aber wo der Geist ist, dann kommt es klar zum Ausdruck. Wo Geist ist, gibt es dann Wärme, gibt es dann alle diese Manifestierungen von Leben und klar. Aber Windelement gibt es überall, draußen, innen, dann überall gibt es Bewegung. Nach der Wissenschaft, wir diese Erde, ich weiß nicht wie viel, 1000 Kilometer pro Sekunde bewegt sich im Universum, überall gibt es Bewegung. Kann man die Schmerzen in Bezug auf die Elemente? Bitte? Kann man die Schmerzen, die entstehen durch Sitzen oder wie auch immer, auch in Bezug auf die Elemente beobachten? Nee, diese Schmerzen sind nichts anderes als Empfang von den Elementen. Empfang heißt Gefühl. Und was gefühlt wird, sind nur die Elemente. Nichts anderes. Schmerz ist nichts anderes als Hitze, Druck, Härte und so weiter. Wenn man sich konzentriert, aber dann geht es zu Vipassana. Sie lernen jetzt die Sabhava. Damit man zu Vipassana kommt, Sie müssen darüber sehr klar sein. Ich habe den Eindruck, dass es noch ein bisschen Verwirrung gibt. Damit Sie zu Vipassana kommen, Sie brauchen zwei Sachen. Sonst kommt man nicht in Vipassana. Erst die Sabhava, Verständnis, und zweite ist, Sabhava ist besondere besondere Eigenschaft von den Sachen, von den Objekten von Erfahrung, besondere Eigenschaft und Samanya Lakana, gemeinsame Eigenschaft von den Objekten. Wenn sie nicht besondere Eigenschaft und gemeinsame Eigenschaft von den Objekten klar verstanden haben, sie können nicht in Vipassana hineingehen. Das ist nur eigene Vorstellung, nicht Vipassana. Also nicht Vipassana in dem Theravada-Sinne, wie es in Visuddhimagga und in dieser Tradition erklärt wird. Und was ist, was Sie jetzt untersuchen? Was Sie jetzt untersuchen, ist nur Salakanya, Sabhava, von die wirkliche Element von Betrachtung. Das habe ich schon erklärt. Sie, jetzt sind Sie noch nicht beschäftigt, indem Sie mit Samatha beschäftigt sind. Sie sind nicht beschäftigt mit Samanya Lakana, mit Vergänglichkeit, mit Leiden und so weiter. Sie sind beschäftigt, ich habe am Anfang schon erklärt, dass diese Meditation sehr besonders ist, in dem Objekt der Meditation ist wahre Objekt, ist kein Konzept, sondern wahre Objekt von Wahrnehmung. Erde und so weiter sind wahre Objekte von Wahrnehmung, nicht nur Konzepte. Die muss man untersuchen, damit man dann sieht, die Samanya Lakanas, dass diese Objekte sind entstehen und vergehen in jedem Augenblick von Wahrnehmung. Die unechte Objekte von Erfahrung, so wie Mensch, so wie Leber, so wie Kopf und so weiter, die entstehen nicht in jedem Augenblick von Wahrnehmung. Man muss sie zerbrechen in diese wahre Objekte von Wahrnehmung, damit man sieht ihre Entstehen und Vergehen in jedem Augenblick. Wenn ich morgen komme, haben Sie den Eindruck, dass der Mönch Dhammadipa denselben Kopf hat, nicht wahr? Aber in Vipassana ist überhaupt nicht selber Kopf. Dieser Kopf ändert sich in jedem Augenblick von Wahrnehmung. Aber was ändert sich da? Die Gefühl von Patavi, Apotejo, Vayo und so weiter. Da müssen Sie kommen. Wenn Sie Kopf sehen, dann können Sie nicht wahre Vipassana üben. Sie müssen dann erst die Sabhava, die wahre Eigenschaften von der Erfahrung von Kopf verstehen, dann können Sie verstehen, diese Mönch Dhammadipa, der ändert sich in jedem Wahrnehmungsaugenblick, nichts bleibt. Wenn er so ist, da ich bin auch so, jeder ist so, kein Platz, sich zu schützen. Weil alles das, nur Erde, nur Wasser, nur Wind, nur Feuer, nur Wind, nirgendwo kann man gehen, sich zu schützen von dieser Unsicherheit. Die Welt ist Unsicherheit, Unruhe. Das ist was? Das ist Dukkha. Muss man sehr, sehr klar ansehen. An Kopf, Körper, ich, du, sieht man, das ist nicht klar. Das natürlich, wenn ich den Freund Michael nach 2 Jahren treffe, vielleicht merke ich, er ist ein bisschen älter geworden. Aber das ist keine Vipassana da. Dass diese Vipassana reicht nicht, damit man die andere Seite von Vergänglichkeit verwirklicht und Anhaftung an diese Körper, ich, du und so weiter loslässt. Man muss diese Vergänglichkeit in jedem Augenblick von Wahrnehmung sehen und damit man es machen kann, muss man die wahren Elemente von Wahrnehmung verstehen. Das sind Sie jetzt dabei. Und diese Meditation ist besonders, indem jetzt Objekt von Ihrer Konzentration nicht Konzept ist, wie üblich ist, sondern es sind die wahren Elemente schon. So, Sie sind schon sozusagen am Rande von Vipassana, aber Sie arbeiten immer noch nur mit Konzentration, noch nicht mit Vipassana. Aber Sie vorbereiten sich schon auf Vipassana, indem Sie die wahren Eigenschaften von den Objekten von Wahrnehmung verstehen. Dann, nächste, wenn Sie das verstanden haben, dann brechen Sie, wenn Sie richtig meditieren, Schritt nach Schritt brechen Sie Vorstellung von Festigkeit von diesen Objekten. Jetzt sind Sie dabei, dann geben Sie sich Mühe, damit Sie das gut machen. Wenn Sie sie gut brechen können, dann können Sie sich wieder gut zusammenfassen und dann werden Sie allmählich frei wie die Adler. Bleibt es sehr wenig schon in den Alpen. Vielleicht der Jnana Bodhi hat einige gesehen. Gibt es noch Adler? Nicht so viele. Die berühmten Adler, die sind schon über alle Berge. In der Schweiz gibt es noch. Na prima. Ausgewandert. Also hoffentlich der Mönch Dhammadipa hat schon zu viel gesprochen. Diese leichte Seite von Erde, dann wir haben Weichheit. Was kam nächste? Feinheit. Und was bleibt übrig noch? Leichtheit. Wie kann man Leichtheit identifizieren? Leichtigkeit. Dankeschön. Leichtigkeit, wie identifiziert man? Ja, genauso wie der Mönch Kachaya nochmal. So. Konzentriert. Eindruck von Leichtigkeit ist da. Da ist mehr Schwere. Da ist Leichtigkeit. Aber bevor Sie zur Leichtigkeit kommen, machen Sie sicher, dass Sie sehr, sehr klar diese vorige sehen können. Wenn Sie die vorige gesehen kennen, dann wird Ihr Problem auch mit Rauheit vielleicht viel klarer. Indem Sie immer wiederholen, wiederholen, wiederholen, wiederholen, dann wird es klarer werden. Die unklaren Eigenschaften dann immer langsam, die sehr klaren, wenn Sie schon sich auf die Spitze von Finger konzentrieren und Sie können Druck sehr klar wahrnehmen, dann einfach Druck. Okay, dann ich hoffe, dass die Methode klar ist und jetzt in der Zeit, das übrig bleibt, machen wir weiter mit der Zeit.